SWR 2 Dschungel. Mit Miriam Buse. Ob einer, der 271 Jahre an derselben Stelle steht, etwas erzählen kann? Zumal, wenn es sich um einen Mops handelt? Absolut. Denn ein altes orientalisches Sprichwort heißt, wenn du bleibst, kommt die Welt zu dir. Und dann gibt es auch noch ein Vorleben. Hören Sie Mops Monolog oder Stein und Zeit von Isabel Bayer. Nein, wie aufdringlich. Muss ich diese unbedeutende Einzelheit als erstes ganz vorn an die Rampe spielen? Alles nur Wiederholung. Alles nur Wiederholungen von Wiederholungen. Ich möchte mein Gedächtnis nicht mit solchen Nichtigkeiten belasten. Wozu gibt es Geschichtsbücher? Ich war schon viel weiter. Hatte das Trauma des Kanonenkugelhagels, der größtmöglichen verloren wie Verlassenheit, zur Wiege meiner grenzenlosen Freiheit und Unabhängigkeit adeln können? Warum muss mich die Erinnerung als dümmliches Bum-Bum heimsuchen? Mich, der ich so viel gesehen habe, der ich bald 300 Jahre Zeit zum Nachdenken hatte. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist... Der ist längst verweht. Eine weitere Nebensächlichkeit auf der eitel geputzten Perlenschnur der Einzelheiten der äußeren Zeit. Nennen Sie mich bitte einfach Mops, ganz ohne Scheu. Angeblich bin ich das einzig barocke Hundedenkmal der Welt. Ich stehe einigermaßen direkt auf dem Nabel der Welt, auf dem Jakobspilgerpfad neben einer hübschen Kapelle. Der Jakobsaltar soll sehr sehenswert sein. Und alles inmitten eines gepflegten Parks mit mondüberglänzten Seerosen-Ententeichen und Schlosscafé. Das Denkmal wurde aus ganz profanen Gründen errichtet, als Schoßhund Karl Alexanders von Winnenthal, Generalfeldmarschall im kaiserlichen Heer und später Herzog von Württemberg, geriet ich an der Seite meines Herrchens und des schönen Prinzen Eugen von Savoyen in die entscheidende Schlacht gegen die Türken in Belgrad. Wie in Belgrad geholzt wird, ist bekannt. Noch mehr Einzelheiten und Wiederholungen, aber ich spreche von 1717. Entgegen gleiße deinem entsetzten Blick ein Schneegebirg von Menschengebeinen. Hoch, darüber bleich und unbeweglich, starr des Mondes, bekümmert Antlitz. Oh je, da hat mich einer mit den Wiederholungen aber beim Wort genommen. Ich spreche allerdings von 1717 und nicht von einer x-beliebigen Abschlachterei und modernster... Doch plötzlich störe Kettengerassel dich und Sterbgewinsel, das durch die Lüfte klagt. Und heulend rolle dir die Windsbraut Schädellawinen vor deine Füße. Vor meine kleinen Füße? Eine Verwechslung, finsteres Komplott. Wer treibt diese bösartigen Scherze mit mir? Gestatten, Lenau. Nikolaus Lenau, ein Pseudonym. Eigentlich heiße ich Nikolaus Franz Niemsch, Edler von Strelenau. Meine politischen Gedichte haben schon... Edel sei der Mensch und so weiter. Ich finde es nicht besonders edel, einem vielhundert Jahre alten, ehrwürdig mit Moos überwachsenen Denkmal eines einzigartigen Tieres Schädellawinen mit Kettengerassel vor die Füße zu kollern. Von wegen politisch. Wo waren Sie überhaupt 1717? Sie haben sich ja nie gedient. Ich habe auf meine Weise gedient. Künstlerische Ausbildung war mein höchster Lebenszweck. Alle Kräfte meines Geistes, das Glück meines Gemüts betrachte ich als Mittel dazu. Kennst du das Gedicht von Chamisso, wo der Maler einen Jüngling ans Kreuz nagelt, um ein Bild vom Todesschmerz zu haben? Ich will mich selbst ans Kreuz schlagen, wenn es nur ein gutes Gedicht gibt. Ans Kreuz schlagen, um Himmels Willen? Wer ist überhaupt dieser blutige Herr Chamisso? Der hat den Strick verdient. Und Sie, mein Herr, sind Sie nicht ein bisschen überspannt? Auch kann ich mich nicht erinnern, dass wir per Du sind. Tyrann! Des Blutes, welches in Schlachten du vergossen kalt, das rauchte vom Henkerbeil, das, deinen Qualen zu entrinnen, strömte dein Sklave mit eigener Hand hin. Halt ein! Ich bin nicht dein Tyrann. Er ist ein Schnösel, ohne Erziehung. Wann hat sie welcher fürchterliche Sturmwind der Geschichte in meinen Park geblasen? Ich wurde am 13. August 1802 im ungarischen Csatád geboren. Heute liegt dieser Marktflecken übrigens in Rumänien und heißt Lenauheim. Mein Großvater war erfolgreich beim Militär, wurde 1820 geadelt und nannte sich Edler von Strelenau. Ich studierte in Wien, erst Philosophie, dann Landwirtschaft und schließlich Medizin in Heidelberg. Überflüssige Einzelheiten, Wiederholungen. Wir befinden uns im Jahr 1717. Fürs 19. Jahrhundert interessiere ich mich nicht. Aber Sie, Verehrtester, haben das doch herrlich durchschaut. Ob 18. oder 19. Jahrhundert, Krieg ist Krieg. Alles ein und dasselbe, bloße Wiederholung. Cherie, mit wem sprichst du? Bellezza, cara mia. Sie war doch längst verschwunden oder gestorben. Verweht. Eine Spiegelung. Ich werde verfolgt. Aber vergessen habe ich dich die ganze Zeit nie. Wo sind deine Stücke? Deine Kutsche? Deine chaise à porteur? Seit wann kannst du fliegen? Gestatten, Lenau. Nikolaus Lenau aus Lenauheim, früher Ungarn. Oh, ein Magyar. Ein schöner Mann mit schwarzen Locken. Don Giovanni mit Gitarre oder Violin. Ein Elegant in Samt mit Gold. Kann er mich beschützen mit Degen, mit Säbel, mit Pistolen? Oder kann er mit seinen Kohleaugen nur erobern? Carissima, wer bedroht dich? Du scheinst liebesverwirrt. Alle, alle beide. Der Herzog und sein Minister. Karl Alexander und Oppenheimer? Herrje, das alte Mädchen träumt seine Jugendträume, als alle ihr zu Füßen lagen. Sie sind schön wie Tag und Nacht zugleich, Madame. Intrige und Verrat! Wo willst du hin? Bellezza, bitte spiel nicht dramatisch. Kein Mensch verfolgt dich. So flink war sie nur zu Anfang unserer Bekanntschaft, aus der bald eine meine große Liebe wurde. Du bist ja völlig am Ende. Das ist zu arg. Ich will die Geschichte nicht noch einmal von vorn. Bellezza, meine Liebe. Erspar mir das bitte. Erinnerung macht krank. Oder willst du aus mir einen sabbelnden alten Kriegsveteranen machen? Des Blutes soll ein jeglicher Tropfen einst vor deinem Aug in strafender Ewigkeit aufschäumen, schwellen zum Vulkane, der von den Seligen streng dich scheidet. Das soll doch wohl kein Kommentar sein. In der Zwangsjacke wurde dir hier eingeliefert in die Irrenanstalt Winnenthal, nach mehreren Selbstmordversuchen. Und jetzt läuft er hier frei herum in Samt und Seide. Was haben Sie vor, Herr Dichter? Ich antwortete einmal einem Freund: Die Poesie bleibt nicht deine liebste Freundin, fragst du vielleicht. Nein, ich kann sie keine Freundin nennen. Ich glaube, die Poesie bin ich selber. Mein selbstestes Selbst ist die Poesie. Gib Acht auf dich, ob's nicht auch so ist. Wann wirst du dir lebhafter inne, als wenn du dichtest? Ich dichte nie. Was für ein Unfug. Ein dichtendes Mobsdenkmal. Gib du lieber Acht auf dein manikürtes selbstestes Selbst. Vielleicht erzähle ich jetzt doch diese sentimentale Geschichte. Ich hätte vom Pulverdampf verschluckt nach 11 Tagen plötzlich winselnd vor dem Schlosstor gelegen. So etwas kann sich doch keiner mehr vorstellen. Ein Mops allein von Belgrad nach Winnenthal bei Stuttgart in 11 Tagen. Natürlich hatte ich nicht diese dekadenten Stummelbeine des Modemopses von heute. Meine Läufe waren fast 3-mal so lang. So bin ich auch Denkmal. Mag sein, es handelt sich um eine übertriebene Darstellung, so wie man ja früher auch das Konterfei der über alles zu liebenden Herrscher geschönt hat. Die Einzelheiten der Strecke vom Schlachtfeld heim zum Schloss sind verweht wie mein Name im Sand zu Staub. Ich war nur aufgewühlt, dachte und erinnerte mich an nichts. Ich rannte. Ein deutscher Schäferhund oder eine Bulldogge hätten sich mit massakrierten Christen oder aufgeschlitzten Türken vor dem Hungertod gerettet. Aber als Schoßmops eines Generalfeldmarschalls konnte ich so pflichtvergessen nicht sein und wahrte die Kontenance. Nicht, dass ich zu Wurzeln und Pilzen als Nahrung herabgesunken wäre. Die halbverhungerten Ratten waren ohnehin schneller als ich. Ich sammelte mich beim Laufen, war nur noch Nase, Witterung. Ich wurde immer leichter. Nur noch Instinkt, Intuition, ein Rausch. 11 Tage ohne Nahrung. Habe ich geheult? Ich bin erschüttert. Was haben Sie durchgemacht? Ich wusste es. Der Dichter ist dem Wirklichen eben immer so entzogen. Das macht ihn noch viel einsamer als einsam. Hast du schon je dich ganz allein gefunden, lieblos und ohne Gott auf einer Heide, die Wunden schnöden Missgeschicks verbunden mit stolzer Stille, zornig dumpfem Leide? Die Schlacht war fürchterlich, wie immer in Belgrad. Die Stadt ist Paradebeispiel für Wiederholungen und Neuauflagen. Geknall, Gemetzel und Pulverdampf wie üblich, nur etwas mehr. Durch den Lärm habe ich völlig die Nerven verloren. Ein Schoßhund aus dem Zipfelbachtal, zwischen Wein, Wald und Dichtern. Man stelle sich das vor. Ich hatte das Gefühl, ständig an vorderster Front zu stehen, unausgesetzt zu kläffen wie ein Spitz, aber mit Schaum vor dem Maul und Blut unterlaufenden Augen. All die Leichen um mich herum. Wenn auf dem Sockel des Denkmals stünde, mein todesmutiges Schreckbild habe die Heiden in die Flucht geschlagen, würde ich nicht widersprechen. Nur wussten die nicht, dass es Angst war, die mir das furchterregende Aussehen verlieh. In den letzten Tagen sah ich übrigens immer wieder etwas Weißes zwischen den Stämmen blitzen. Weiße Muslin hatte das junge Mädchen Beleza umflattert. Haben Sie das nicht auch gesehen, edler Herr Dichter? Oder passt das nicht zu Ihrer aufgeregten Melancholie? Es nahen tatsächlich zwei Herren. Das heißt, der eine gleicht mit seinem roten Kopf auf dickem Hals eher einem sehr gewöhnlichen, plumpen Mann, der zu teuer angezogen ist. Herzog Karl Alexander? Nicht zu fassen, wie es der Schönheit schwante. Ist der andere, der sich schmal in seinem kostbaren Wams so gewandt auf dem herrlichen Schimmel zu halten weiß, etwa der angekündigte Minister? Ich möchte nicht gesehen werden. Man könnte meinen, er sei auf der Flucht. Aber vorher schüttelt er ein Gedicht einfach so aus dem Hemdsärmel. Mit stolzer Stille. Also, er ist doch ein großer Dichter. Euer Durchlauf? Du musst suchen, mir etliche schöne Brillanten so ins Gesicht fallen und nicht so schwer wiegen, mitzubringen, damit ich darunter wählen kann. Du musst dich auch nicht so lange aufhalten in Frankfurt. Zerschlag die Throne, zerschmettert sie zu Staube. Und werde dann entblößt der frommen Scheue, dem Winterfrost der Republik zum Raube. Terzett der Irren, und keiner hört keinen. Euer Durchlaucht, zu meinem Bedauern muss ich spüren, wie einige missgünstige, widrige Gemüter das herzogliche Vertrauen gegen mich schwächen. In der Tat kann ich mich nicht genug wundern, wie diese Leute nicht nachlassen, alle meine Verordnungen zu kritisieren und aus allem nur Bedenkliches herauszuziehen. Ohne auf das daraus fließende Gute Acht zu geben. Sie wollen es beständig nur bei den alten Zuständen und alles in dem alten, gewöhnlichen Schlendrian lassen. Sie lassen dabei außer Acht, dass die übel verwaltete Justiz und der bisher bei allen Regierungsämtern eingerissene Eigennutz mich dazu gebracht hat, das neue Fiskalamt einzurichten und es Ihnen, lieber Süß, zu übertragen. Doch wird sich's, mein ich, schrecklicher Gestalten, die wilden Kräfte ihren Zaum besiegend, nach allen Winden der Begierde fliegend, ihr könnt sie nicht in Republiken halten. Euer Durchlaucht, ich bin unendlich geehrt. Dennoch möchte ich untertänigst anmerken, dass ich trotz meines Eifers, meiner unermüdlichen Sorgfalt und Energie am Hofe und bei der Regierung gleichsam Tor und Klingel aufstoßen muss, um etwas für eure hochfürstliche Durchlaucht leisten zu können. Durch die übermenschlichen Anstrengungen werde ich nach und nach von selbst ermüdet und endlich genötigt, hier gänzlich abzubauen und meinen Geschäften woanders... Heißt das, er sucht um Entlassung nach? Jawohl, euer hochfürstliche Durchlaucht. Abgelehnt! Begebe er sich nach Stuttgart in sein Amt. Noch, dass ich ehren kann, gekrönten Plunder. Nie wird mein Flügelrost zum Schindergaule für meine Ehre. Und mich strafe Gott, sing ich ein Fürstenlied, das mir zum Spott die Hand vom Seitenspiel herunterfaule. Die weiße Dame weinte vor Freude, als sie mich hechelnd und winselnd vor dem Schlosstor fand. Stinkend und verdreckt, wie ich war, wollte sie mich gleich in ihre weichen Arme schließen. Aber in der Zeit meiner weiten Reise hatte sich der eine Stock zu zweien verdoppelt. Der große Schmerz über die Abwesenheit Karl Alexanders? War sie seine Schwester? Oder seine Geliebte? Die Silberfäden im Haar standen ihr gut. Die Dame setzte sich, nahm mich auf ihren Schoß und begann mich zu füttern. Kleine runde Haselnussmakronen zog sie aus ihrem duftenden Spitzenbeutel. Nougat-Trüffel, Marzipankartoffeln, Vanillekipferl. Ich fraß in anderthalb Tagen für 11. Ich kotzte und fraß weiter. Heißhunger? Gier? Wenn ich nur noch würgte, aß die Dame ihre Leckerbissen selber. Und da sie nur noch mühsam laufen konnte, wurde sie immer unbeweglicher und schwerer. Mochte ich die Krähenfüße um ihre traurigen Augen? Früher, um Himmels Willen, was soll das denn heißen? Also vor dem Krieg, als sie mir Stöckchen zuwarf, die ich apportieren sollte, und sie mir flink hinterherlief, quer durch den Park, da lagen ihr die Herren alle zu Füßen. Niemals hätte sie mich mit abgebissenen Süßigkeiten traktiert. Geblieben ist die Silberkrücke, gedoppelt wiederholt. Wir beide konnten nicht mehr. Manchmal ließ sie sich in einen kleinen Einspänner setzen, nahm mich auf den Schoß und wir kutschierten durchs liebliche Remstal. Ich schlief nur noch. Ich hatte nie mehr Hunger, aber ständig Sodbrennen. Ich hatte längst aufgehört, noch irgendetwas zu wollen. Ist das der Tod? Das Ende aller Wünsche? Das Ende jeder Sehnsucht? Ich sehnte mich nur noch nach dem Ende der Remstal-Schaukelei, des Rauf runter vom Schoß, der verzuckerten Spuckebissen. Als ich gestern im Mondschein spazieren ging und der Mond, oh Freundin, der Tod ist besser als das Leben, ist's nicht eitel und vergebens? Lieben Freunde, saget an, durch den Wüstensand des Lebens sich zu wühlen, eine Bahn? Herrlich! Endlich! Das ist große Poesie! Applaus! Wissen Sie noch mehr Verse von so tiefer Weisheit? Eitles Trachten, eitles Ringen frisst dein bisschen Leben auf, bis die Abendglocken klingen. Still dann steht der tolle Lauf. Still dann steht der tolle Lauf. Ein großartiger Dichter, der Genius von Winnenthal. Vielleicht ist die Eigenschaft meiner Poesie, dass sie ein Selbstopfer ist, das Beste dran. Schweig er! Mache nicht seine Kunst durch Wohlfeile Larmoyants wieder zu Schanden. Warum nur haben sich die Bilder mit der Silberdame so in den Vordergrund gedrängt? Sie war nur manchmal da. Karl Alexander verlangte hingegen, dass ich Tag für Tag das Frühstück auf seinem Schoß verbrachte. Ich thronte auf einem roten Samtkissen mit seinem Wappen. In Gold? Golden waren auf jeden Fall die 4 Quasten an den Ecken. Wäre ich einer dieser teuren englischen Möpse gewesen, schwarz wie Seide, hätte das noch majestätischer gewirkt. Aber so ein Lackäffchen hätte ich nicht sein mögen. Das grau-gelb gestreifte Fell hat seine ganz eigene Eleganz. Steingrau, zurückhaltend, weniger scheinen als sein. Das entspricht meinem Charakter. Was wurde zum Petit Déjeuner gereicht? Mohnstrudel. Bei Quarktäschchen oder Mohnstrudel beteiligte ich mich in Maßen. Croissants lehnte ich genauso ab wie schwäbischen Hefezopf. Das arme Leute Sonntagsvergnügen. Abgesehen davon fand ich nach meinen Erfahrungen in Belgrad jede Art von Kleinstaaterei lächerlich, auch auf dem Frühstücksbuffet. Aber die Petit Four der Grand Nation, sonntags zum Kaffee, schmeckt mir ausgezeichnet. Was hätte ich auch einem weichen Ei abgewinnen können? Turm, Turm, Turteliturm, Schlafrock, Paradieram, Donauwaller Marmelade am Kalbsfuß, Grundbirnensuffel, Klosterhasen, Span im Fracksack, Herzkirschenkompott. Oft wurde ich schon vor dem Lever als Fußwärmer ins Bett des Generalfeldmarschalls beordert. Dort wurde dann mit dem Koch der Speisezettel abgestimmt. Es gibt kein Denkmal von Karl Alexander von Winnenthal. Aber als er nach Jahren und in einem reifen Alter unerwartet Herzog wurde, erinnerte er sich meiner, der ich damals schon ewig unter einer Rasenbank im Schlosspark lag und störte meine Ruhe. Ich wurde Denkmal. Der dafür vorgesehene Künstler wollte mich aber nicht fürstlich sitzend, sondern im Lauf verewigen. Er skizzierte, während ein vulgärer Hütehund die Enten im Schlosspark jagte. Und dann kam doch nur ein ganz normales Standbild dabei heraus. Als der Herzog nach nur 4 Jahren starb, wurde sein Berater hingerichtet. Der Prozess, den man vorher noch veranstaltete, sei eine Farce gewesen, klagte Beletzer, nachdem sie sich hatte von einem Bediensteten auf eine Bank neben mich wuchten lassen und ihm befohlen hatte, sich zu entfernen. Ein bisschen spät hatte sich Madame für matronenmattes Schwarz entschieden, obwohl es sie weit vorteilhafter kleidete als das alarmierende Schneegestöber. Sie führte lange Gespräche mit mir, in denen sie sich Vorwürfe machte, dass sie es nicht vermocht hatte, den Berater dazu zu bewegen, den Hof rechtzeitig zu verlassen. Sie war bleich und vergrämt, ja, litt sogar unter Appetitlosigkeit und nahm ab. Wem war sie Freundin gewesen? Allen oder keinem? Eines Tages kam sie nicht mehr. Dass man sie mit ihrem üppigen Fleisch übersehen hätte, war kaum möglich. Sie hatte immer ihren Auftritt, allein durch die Stöcke, die immer umfielen und dabei lärmten. Die helfenden Hände, die aufgeregten Bediensteten, die immer fürchteten, die kugelrunde Madame breche in der Mitte entzwei. Wo sie nur geblieben war, hatte gar Beletta die Fäden gezogen und ihren Galan beim Herzog protegiert. Kein Mensch hätte der freundlichen, lahmen Schokoladendame etwas Böses zugetraut. War sie deshalb verschwunden? Moderte längst auf dem Grund des Ententeichs, Opfer ihrer eigenen Fallstricke. War es Mord? Sturmfeder Samtrot, Heilbronner Stiftsberg, Cannstatter Zuckerl, Graf Adelmann Brüssel, Almersbacher Trollinger. Zu meinen Lebzeiten weilte einmal die Woche der Kellermeister beim Frühstück des Generalfeldmarschalls, um den Weinbestand zu erörtern. Das langweilte mich noch mehr als die Zeit, die Herrchen benötigte, um seine ungenießbaren fiese Matenten durchzukauen. Erst dann war ich entlassen zu ausführlicher Vormittagsruhe in meinem weich gepolsterten Korb. Ich musste ausgeschlafen sein, um während der Elogen des Generalfeldmarschalls beim Diner würdig repräsentieren zu können, wenn er mich als Kriegshelden feierte, stundenlang auf meinem Hinterteil, die Vorderpfoten energisch nach vorne in den Boden gestemmt, Brust raus, Nase hoch, so saß ich mit gespitzten Ohren da, ohne einen Muskel zu rühren, geschweige denn mir einen Anflug von Müdigkeit anmerken zu lassen. Obwohl mich die Heldensaga mehr und mehr abstieß, jedes Mal schmückte er meinen Marsch von der Front ins heimatliche Winnental bunter aus, erfand neue Abenteuer und Gefahren, als sei er dabei gewesen oder ich hätte ihm alles en Detail berichtet. Die kitschige Liebesgeschichte mit der kranken Artgenossin, die ich aus tödlicher Gefahr befreit haben sollte und die bald darauf in meinen Armen ihren letzten Atemzug tat, fand ich nur noch geschmacklos. Wollte er sich über sein eigenes Pech in amorösen Angelegenheiten trösten? Ich hörte weg. Für meinen Kopf wurde das aber alles zu viel. Vor Belgrad hatte es nur heute gegeben. Heute und jetzt. Nach dem Kugelhageltrauma bewegte ich mich im Neuland. Heute bestand keine Möglichkeit zu überleben. Nur durch die Erinnerung an gestern konnte ich meinen Ernährer wiederfinden, um morgen wieder satt zu werden. Also jetzt, vor Belgrad und nach Belgrad. Diese intellektuelle Anstrengung übersetzte ich in Instinkt, Witterung, Fährte, Nase und Bein, Bein, Bein. Mir wird immer von Neuem schwindelig, wenn ich nur daran denke. Wie habe ich das überstanden? Oder, ob es stimmt, was ein Offizier behauptet, er habe mich leblos in seine Satteltasche gepackt und erst in den Löwensteiner Bergen sei ich ihm bei einer Rast entwischt, um die letzten Kilometer allein nach Hause zu finden. könnten derlei Petitessen meine Leistung schmälern. Aber Zeit zum Ausruhen ließ man mir nicht, weder geistig noch körperlich. Ich wurde überfüttert, der Rest ging von allein. Tod durch Herzverfettung, eine wenig angenehme Art der Befreiung vom Hier und Jetzt. An mein Steinsein habe ich mich indes ausgezeichnet gewöhnt. Ob ich mit der Physiognomie meines Standbilds zufrieden bin? Ist das von Bedeutung? Hätte ich eine grimmig entschlossene Maske aufsetzen sollen, allzeit bereit zum Biss? Verlorene Liebesmühe. Denn der Künstler musste seinen Heldenhund ohnehin beispiellos verwirklichen. Ich hatte mehr als genug damit zu tun, mich auf meine neue Existenz einzustellen. Was ist wichtig jenseits von Hunger und Durst? Zunächst einmal stellte sich die Frage, wie würde ich in Würde ausharren können? Jahrhundertelang mit Moos überwachsen, reglos erstarrt und verdammt zu Stein. In Frost und Schnee, wie im Regen mit Donner und Blitz, zu dauern und zu bleiben. Erstens, Denkmal meint immer die anderen. Der Mops in Stein ist des Denkens überhoben. Zweitens, Warten. Im fernen Osten, ich war ja fast dort gewesen, sagt man, wenn du bleibst, kommt die Welt zu dir. Das kann ich aus Erfahrung bestätigen. Man muss nicht überall hinrennen, sondern die anderen kommen lassen. Drittens, Augen weit auf. Viertens, Ohren gespitzt. Fünftens, Ruhe. Und wenn die Nähe verklungen, dann kommen an die Reihe die leisen Erinnerungen und weinen fern vorbei. Singt es in mir? Steine hat man schon seit Alters singen hören. Die Melodie gefällt. Ich habe sie schon so oft gehört. Schon immer gehört? Aber diese Worte voll Sehnsucht. Viel zu lebhaft für mein neues Dasein. Was wäre lebloser als die Unsterblichkeit, für die man mich vorgesehen hat? Der Herzog und sein Berater sind längst verwest. Hat er mein Denkmal auf seinem eiligen Gang in die Kapelle noch je eines Blickes gewürdigt? Hätte ich diesen Blick überhaupt wahrgenommen? Ich konzentrierte mich völlig aufs Steinsein. Irgendwann träumte mir, die runde Bellezza bürste mir das Moos ab. Eine wunderbare Erinnerung an Zärtlichkeit und Zuwendung, an Kraulen und Kosen. Dass alles vorübersterbe, ist alt und allbekannt. Doch diese Wehmut, die Herbe, hat niemand noch gebannt. Du monologisierst für dich, Lenau. Ich komme mit meiner sorgsam versteinerten Wehmut ausgezeichnet zurecht. Du Grünschnabel! Zu meiner Zeit gab es derlei hochgebürstete Empfindungsturnüren nicht. Die Schöne in meinem Traum, ganz in Weiß, benötigte ihre Stöcke nicht mehr. Während ich mir wie eine steinerne Gebetsmühle meine selbst gesetzten Hausaufgaben aufsage, ergeben sich immer wieder neue Ausblicke. Fensterflügel schnarren und schlagen, das so lange verwaiste Schloss mit einem Mal von viel zu vielen Stimmen belebt. Seltsam, diese neuen Schlossherren. Meistens kamen sie eingeschnürt wie Pakete, schrien und lallten unwürdig. Sie verschwanden im Inneren des frisch getünchten Schlosses hinter vergitterten Fenstern. Man sah sie höchstens sonntags in ihrer Anstaltskleidung neben ihren missvergnügten Verwandten. Die hatten entweder eine Plockwurst mitgebracht oder selbst gestrickte Socken. Die mit der Plockwurst begnügten sich mit einer Runde um den kleinen Ententeich, die mit den Socken nahmen sich Zeit für den großen. Sie kamen nach dem Mittagessen, um zum Kaffee wieder zu Hause zu sein. Nur wenige wurden von Freunden besucht. Zu ihnen zählte der so wild und dunkel aussehende Dichter. Er soll sehr schön gewesen sein, jammerten die Frauen. Und zu dem Dichter gehört auch dieser sehnende Gesang. der mit meinem inneren Singen eins geworden war. Frühling kommt mit Duft und Gesang und Liebe will wie sonst mir sinken ans Herz. Doch schlägt ihm nicht das Herz entgegen wie sonst. Oh, Lethe, sende die Welle. Er habe bravourös Geige gespielt, Gitarre oder Klavier hieß es. Nimsch Edler von Strelenau nannte sich wegen österreichischer Zollbestimmungen Nikolaus Lenau. Als er nach Winnetal kam, war er berühmt. Seine Verehrer ergingen sich im Park und sagten seine Gedichte auf. Frauen und Mädchen in weißen Kleidern sangen und weinten. Mit zum Himmel gereckten Armen beklagten sie das Schicksal dieser einst so schönen Seele. Wurde der Dichter in den Park geführt, schien er das kaum zu bemerken. Er sprach nicht mehr, sein Blick war blöde. Lenaus innere Zeit war offensichtlich vor seiner äußeren abgelaufen. Aber wodurch? Oder hatte er tatsächlich den Stillstand erreicht? Endlich ein Ende des leidigen Wiederholungszwanges, am Ende der Perlenschnurzeit der Einzelheiten. Nur noch die innere Zeit suchen, nur noch Stille. Aber irgendetwas war schiefgelaufen. Der Stillstand Lenaus schien quälend. Manchmal schrie er entsetzlich. Wovor hatte er Angst? Hatten seine radikalen Überlegungen die Hirnerweichung, von der alle sprachen, befördert? Und was bedeutete das für mich? Gefährdete dieses Gedankengut meine Robustheit? Tag für Tag, auch bei lockenden Düften wie unter sengender Sonne, Haltung zu bewahren. Das süße Sehnen der Nachtigall erreichte meine steinerne Konstitution nicht mehr. Auch die wütenden Attacken meines Geruchssinns blieben mir erspart. Aber wie die Ruhe bewahren bei all dem Jammer und Geschrei? War der in Stein gebannte Stillstand noch nicht der letztmögliche? Hatte ich nicht längst den Verstand verloren und befand mich ohnehin in einer ganz anderen Welt? Lena wurde abgeholt. Ich beruhigte mich. Warten wurde wieder leicht. Warten auf den Stillstand auch der letzten steinernen Faser. Wie hatte ich nur Augen und Ohren zum Programm erheben können? Jugendlicher Leichtsinn. Hatte ich früher selbst mit geschlossenen Augen alles erfahren wollen, so würde ich jetzt mit den offen modellierten Augen und den gespitzten Ohren weghören und wegschauen üben müssen. Eine gewaltige Aufgabe. Aber wie sonst sollte ich mein ehrgeiziges Ziel erreichen? Was ist das? Wer bist du? Wer zielt? Schließt sich endlich der Kreis? Oder naht mich ein Echo? Spiegelungen? Die Geschichte wiederholt sich nur als Farce, behauptete einmal ein Philosoph. Kein verrückter Dichter, kein nachplapperndes Mobsdenkmal. Warum mussten mich Geschrei und Schüsse aus meiner friedlichen Versunkenheit ins Steinsein wecken? Was soll ich über meine Schriften sagen? Wieder ein Dichter in Zwangsjacke, ein selbsternannter, dieser Herr Hauptlehrer Ernst Wagner. Ich habe natürlich die beste Meinung von Ihnen. Wäre es nicht so, wie könnte ich es wagen, Ihnen die Veröffentlichung zuzumuten? Sie verdienen es, gelesen zu werden, auch wenn Sie nicht im Blute schwimmen. Stilistisch dürfen Sie wohl genügen. Und was die Hauptsache ist, ich habe doch was zu sagen. wird viele unserer Schriftsteller und sogar sehr berühmte nicht zu sagen haben. Hatte sich der plattesten Art der Wiederholung verschrieben, verfasste in der Irrenanstalt Winnenden historische Dramen. Die drei Heftchen enthalten: erstens Nero, zweitens Bilder aus dem alten Rom, drittens Saul, David und Saul. Ich meine, vor langer Zeit davon gehört zu haben. Noch vor dem Stein sein? Wie ist das möglich? Sollte aller Irrsinn auch alles eins sein, wie alles Dichten? Das deutsche Drama der letzten Jahrzehnte ist so seicht, dass es kaum zu sagen ist. Und ich weiß nicht, wie Theaterkritiker und sogar Literaturgeschichtsschreiber dazu kommen können, von einer neuen Ära des deutschen Dramas zu schreiben. Denn mich kennen sie ja gar nicht. Ich will es euch laut in die Ohren schreien, dass ich der größte Dramatiker der Gegenwart bin. Jeder Satz, den ich schreibe, legt davon Zeugnis ab. Ein Cäsar wäre ich gern geworden, soll er gesagt haben. Später auch, er sei der erste Nationalsozialist von Winnenthal. Berühmtheit erlangte Ernst Wagner jedoch als Massenmörder. Primitivster Akt der Wiederholung, 13 Tote, 13 Mal Peng Peng. Dennoch fühle ich mich beflügelt. Die Wiederholung holt sich selber ein. Der Kreis ist geschlossen. Mein Weltenkreis, der Kreis von Winnenthal. Feierlich darf ich als steinerner Notizblock den so lang ersehnten völligen Stillstand ausrufen. Eine Wiederholung wird es nie wieder geben. Nur mehr Stille, Ruhe, Ende der Weltzeit. Ich bin völlig einverstanden, würde aber einen ganz anderen Schluss aus diesen Überlegungen ziehen. Darf ich mit einer Frage enden? O Menschenherz, was ist dein Glück? Ein rätselhaft geborener und kaum gegrüßt verlorener, unwiederholter Augenblick. Mops-Monolog oder Stein und Zeit von Isabel Bayer. Die Rollen und ihre Sprecher: Mops, Hans-Jörg Krumpholz, Lenau und Minister, Philipp Otto, Herzog und Wagner, Bernhard Bayer, Bellezza, Barbara Stoll. Musik: Ulrich Schlumberger, Technik und Ton: Frank Biller und Klaus Hoeneß. Hans-Peter Bögel führte Regie. Möchten Sie Zucker in den Tee?